1. High ob sets to sein Ausführungen fort und sprach weiter zu seinen Zuhören. 2. A drug den Wunsch aus, in Jean Vergangen in Monate Zurück zu Kehren, in denen Gott in noch persönlich beskatz. 3. Damals Luktik Gott's Licht über ihm, so dass selbst in der Dunkelheit seinen Weg sicher finden konnte. 4. A senti sich nach der Zeit seiner Reife Zurück, als Gott's Vertrauensvoll Freundschaft über seinem Haus ruht. 5. Zu jener Zeit war der Allmächtig noch in seiner Zeit und war standig von seinen Kindern umgeben. 6. Sein Wohlstand war so groß, dass er metaphorisch sein Schreit in Milch bedient und all im Überfluss aus dem Felsen floss. 7. Wenn Samstadte hinaufging, im seinen Platz auf dem öffentlichen Versammlungsplatz einzunehmen, war er hoch angesehen. 8. Sobald die Jungen Männer in Sahen, traten es ihr respektvoll beiseit, waren die Ultren aufstanden und stehen blieben. 9. Sogar die führenden Männer der Stadt unterbrechen ihr Gespräch und legten schweigen die Hand auf ihren Mund. 10. Die Stimmen der Vornehmen verstummten wollig, als ob ihr Zuingen vor ehrfurcht im Gormen festklebten. 11. Jeder, der von im Hort oder in Saw, lobterinnen besucht sein Ausergewöhnlich Rechaffenheit. 12. Dieser Respekt grundet darauf, dass er den Armen half, die am Beistand riefen, und sich der Weisen annem, die keenen Helfer hatten. 13. Menschen, die dem Untergang geweiht waren, segneten in, und er sorgte dafür, dass das Haus der Witch wen vor Freud jubelt. 14. Er kleidet sich in gerechte Keet, und sein Rechaffenheit war für in so selbstverstandlich wie ein Gewand oder ein Turban. 15. Fungiert als Orge für die Blinden und diente den Lamen als Stutzende Fass. 16. Den Bedürftigen war o ein Versiglicher Vater, und setzte sich intensiv dafür ein, die Rechtsangelegenheiten von Fremden zu klaren. 17. Er bekämpfte die Angerechten entschlossen und befreit die Opfer gewaltsam aus deren Matchbereich. 18. Aufgrund dieser Umstand glaubte er damals, dass er in Frieden in seinem eigenen Heim sterben und ein langes Leben führen würde. 19. Stellte sich sein Leben wie einen Baum vor, dessen Wurzeln stets Wasser finden und dessen Zweig vom Tau benetzt werden. 20. Er war überzeugt, dass sein Ehre stets erneuert word und sein Kraft, symbolisiert durch den Bogen, beständig blieb. 21. Die Menschen horten im aufmerksam zu und warteten schweigend auf seinen klugen Rat. 22. Nachdem er gesprochen hat, wagte niemand zu widersprechen, da sein Wort wie erfrischende Tau auf sie niedergingen. 23. Sie erwarteten sein Red so sensuchtig wie den Regen und nahmen sein Wort wie den Lebensnotwendigen Spatrigen auf. 24. Wenn sie entmutigt waren, schenkte er ihnen ein aufmunterndes Lächeln, und sie konnten seine heitere Gelassenheit nicht trüben. 25. Er übernahm bereitwillig die Führung, saß wie ein König inmitten seines Heeres und trustet die Genigen, die Lied Trugen.